Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Eine Geschichte wie ein Thriller. 9 Morde am helllichten Tag mit immer der gleichen Waffe. Vor 10 Jahren begann die Serie. Heerscharen von Fahndern fahnden seither. Ermittler ermitteln, Berichterstatter berichten, das Fernsehen zeigt Filme. Auf Internetblogs wird der Stand der Dinge debattiert. Verdächtige tauchen auf und verschwinden wieder. Doch unabhängig davon, ob, wann und wie der Täter gefunden wird, die Suche nach ihm ist eine Geschichte für sich. Das ARD-Radio-Feature erzählt sie. Wir waren in den Sommerferien 2000 zusammen unterwegs. Er hatte mir versprochen, dass er mehr Zeit für mich nimmt und mir einfach mal so ein bisschen was von Deutschland zeigt und viele Verwandte besuchen wird, weil ich kannte viele Verwandte gar nicht und die kannten uns vielleicht nicht und so haben wir uns das vorgenommen, wir machen einfach so eine Deutschland-Tour. Dann waren wir in verschiedenen Orten und wir hatten viel Spaß zusammen. Wir waren jeden Tag fast zusammen oder der ist nur montags nach Holland gefahren und er kam Dienstag und den Rest der Woche waren wir immer zusammen. Also ich musste dann zurück nach Aschaffenburg, weil ich da auf dem Internat war. Am letzten Tag der Sommerferien, weil ich dann zurück zur Schule gehen musste. Damit waren die Ferien mit meinem Vater dann zu Ende. Ein paar Tage später war der Vater von Semia Şimşek tot. Erschossen mit einer Pistole Typ Ceska 83, Kaliber 7,65. Und nach ihm starben noch 8 Männer durch dieselbe Waffe. Ermordet. Einfach so. Die größte nicht aufgeklärte Mordserie in Europa. Auf der Suche nach dem Dönerkiller. 9 Tote, eine Waffe, kein Motiv. Feature von Oliver Bendixen und Matthias Fink. Döner Cinayeti silahı İsviçre'de. Das heißt, Dönermord, also die Waffe vom Dönermord, kommt aus der Schweiz. Sie hält die Europa-Ausgabe der Zeitung Hürriyet vom 14. Februar 2010 in der Hand. Also ich muss Ihnen so sagen, ich habe die Zeitung zufällig gekauft. Und dann blätter ich so um. Da steht oben, auf Deutsch jetzt übersetzt, steht da Dönerkiller. Und ich dachte mir erstmal gar nicht so. Und auf einmal gucke ich runter, ich sehe das Bild von meinem Vater, denke ich, hä, was sucht das? Und dann lese ich mir diesen Artikel durch und dann werde ich so wütend, weil denke ich, was hat das mit Döner zu tun? Das ist für mich eine Beleidigung, weil mein Vater war ein erfolgreicher Blumenhändler und kein Dönerbesitzer oder hatte keinen Dönerstand. Weil wenn man einen Bericht macht, sollte man das ordentlich machen. Und ja. Es ist ja auch so, dass von diesen 9 Opfern nur der eine, der hat einen Dönerstand gehabt und der andere, der hat nur dort gearbeitet. Und das Bild hier hinter der Theke mit dem Döner, ist ja absurd. Wenn ich als Außensteher diesen Artikel lese, dann denke ich, hier geht's um Döner, also um eine Dönermafia und nicht um irgendwie einen Serienkiller, der einfach Leute umbringt, den er gar nicht kennt. Opfer Nummer 1. Enver Şimşek, Blumenhändler aus Schlüchtern, Hessen. Am 9. September 2000 zur Mittagszeit an seinem mobilen Blumenstand in Nürnberg mit 8 Schüssen aus 2 Pistolen angeschossen, 2 Tage später gestorben, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Also zunächst war es kein ungewöhnlicher Fall, sondern ein erschossener türkischer Blumenhändler. Da fangen die normalen Umfeldermittlungen an und man bemüht sich festzustellen, wie hat er denn gelebt, Wie hat er gearbeitet? Wer könnte Interesse an dem Tod haben? Wie bei jedem anderen Tötungsdelikt auch. Opfer Nummer 2. Abdurrahim Özedoğlu, Besitzer einer Änderungsschneiderei in Nürnberg. Am Abend des 13. Juni 2001 in seinem Laden mit 2 Schüssen in den Kopf getötet. Wir haben hier die Verbindungen Waffe, Opfer, Täter wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Können ja durchaus unterschiedliche Täter sein. Aber hier ist schon ersichtlich, wir haben hier 2 türkische Mitbewohner, 2 Kleingewerbetreibende und wieder die Waffe. Da haben wir schon mal 3 Gemeinsamkeiten, die uns damals aufmerksam werden ließen. Opfer Nummer 3. Süleyman Tasköprü, Obst- und Gemüsehändler in Hamburg. Am Vormittag des 27. Juni 2001 in seinem Geschäft mit 3 Schüssen in den Kopf getötet. Der Fall ist als ganz normaler Mordfall angelaufen. Das heißt, da war dann erst Schutzpolizei, der Tatort wurde abgesperrt, die Mordkommission hat vor Ort die Tatortarbeit gemacht. Und in relativ kurzer Zeit, also schon in den ersten 1 oder 2 Tagen, sind dann Parallelen festgestellt worden zu den ersten beiden Taten dieser Serie, die eben in Bayern stattgefunden hatten. Opfer Nummer 4. Habil Kilic, Obst- und Gemüsehändler in München. Am Vormittag des 29. August 2001 im Laden seiner Ehefrau mit 3 Schüssen in den Kopf getötet. Die Erschießung von dem Habil Kilic in der Bad Schachner Straße in München war der erste Fall, wo wir im Zuge der Tatortarbeit keine Hülsen gefunden haben und wo erstmals die Überlegungen aufkamen, warum ist das so? Und wie sorgt der oder die Täter unter Umständen dafür, dass wir keine Hülsen finden? Opfer Nummer 5. Yunus Turgut. Illegal in der Bundesrepublik sich aufhaltend. Am Vormittag des 25. Februar 2004 in einem Dönerimbiss in Rostock mit 3 Schüssen in den Kopf getötet. Also von dem Opfer wissen wir, dass er hier in Hamburg auch mit Rauschgift zu tun hatte. Also Yunus Turgut ist in dem Milieu hier in Hamburg auch bekannt gewesen. Allerdings nicht selbst an vorderster Front, sondern eher als kleines Licht. Opfer Nummer 6. Ismail Yaşar, Besitzer eines Dönerstandes in Nürnberg. Am Vormittag des 9. Juni 2005 in seinem Imbiss mit 5 Schüssen in Kopf und Herz getötet. Unter der türkischen Bevölkerung hat es natürlich massive Angst ausgelöst. Auch haben sich sehr viele Türken, die Gewerbe betreiben, an uns gewandt. Wir konnten nur beruhigend auf sie einwirken, aber selbst da waren wir natürlich auch nicht sicher. Man kann ja nicht sagen, schlägt er 2 Tage später eine Ecke weiter wieder zu. Opfer Nummer 7. Theodoros Bulgarides. Teilhaber eines Schlüsseldienstes in München. Am frühen Abend des 15. Juni 2005 vor seinem Laden mit 3 Schüssen in den Kopf getötet. Die Frage stellte sich, war es jetzt beabsichtigt ein Grieche oder war es der Zufall? Ein Kleingewerbetreibender war es wieder. Die Waffe war dieselbe. Aber hat es jetzt wirklich direkt einen Griechen betreffen sollen oder nicht? Das war natürlich die erste Frage. Opfer Nummer 8. Mehmet Kubaschik, Kioskbesitzer in Dortmund. Zur Mittagszeit des 4. April 2006 in seinem Geschäft mit mehreren Kopfschüssen getötet. Ich meine, eine Handschrift erkennen zu können. Die schnelle Tatausführung, die Kopfschüsse, natürlich die Tatwaffe, die in derselben Hand bleibt, die Tatzeit insgesamt, auch das sehr hohe Risiko, nämlich während der Geschäftszeit die Tat auszuüben. All dies zusammengenommen ist für mich schon ein Zeichen, das ist eine derselbe oder es sind dieselben, wenn man mal von der Möglichkeit ausgeht, dass 2 Täter gehandelt haben. Opfer Nummer 9, Halid Yozgat, Besitzer eines Internetcafés in Kassel. am späten Nachmittag des 6. April 2006 in seinem Geschäft mit 2 Schüssen in den Kopf getötet. Meine Theorie, meine ganz persönliche, muss ich betonen, ja. Es ist immer ein bisschen riskant, mit so einer persönlichen Theorie an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich glaube, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelt, der die Opfer nach ihrer Ethnie und nach dem Umfeld aussucht. Also er sieht nicht das einzelne Opfer, sondern er sieht hier einen Südländer, einen Türken in einem Geschäft, in einem türkischen Geschäft. Der letzte Mord. Vorerst letzte Mord. Nach 9 Toten hat der Täter, den die einschlägige Presse Dönerkiller getauft hat, aufgehört. Vorerst? Jedenfalls herrscht seit 4 Jahren Stille. Und die Polizei steht immer noch am Anfang. Wir haben keine Spur, von der wir sagen können, dies auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Täter zuzurechnen. In den intensivsten Zeiten der Fahndung waren bis zu 160 Polizisten an den Ermittlungen beteiligt. 7 Sonderkommissionen waren in 5 Bundesländern aktiv, dazu das Bundeskriminalamt. Aus Ankara wurden türkische Polizisten zur Unterstützung geholt. Nichts. Keine konkrete Spur, die zum Täter führen könnte. Oder zu den Tätern. Auch das weiß niemand, ob es einer ist oder 2. Oder vielleicht eine Frau. Der rote Faden in der Geschichte, so wie wir ihn kennen, ist die Waffe, die in allen 9 Fällen zum Einsatz kam. Ist die Waffe eine Warnung? Eine Art Visitenkarte? Oder funktioniert sie nur einfach gut? Ist sie billig? Oder ist sie nur einfach verfügbar? Die Waffe verbindet die Morde miteinander, gibt Hinweis, dass man es immer mit demselben Täter zu tun hat. Oder denselben Tätern. Aber sie verrät nichts. Der Schluss, den ich ziehe, ist der, wie unsere Ermittlungen auch aufgebaut sind. Als Polizist beteilige ich mich ungern an Spekulationen. Wir müssen uns an Fakten halten. Und Fakt ist, dass es aus meiner Sicht nur 2 mögliche Erklärungen gibt für diese Mordserie. Und die eine ist, dass wir eben trotzdem möglicherweise eine Gemeinsamkeit haben zwischen den Opfern, die ganz einfach den Behörden bis jetzt verborgen geblieben ist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass wir einen Serientäter haben, der wahllos eine bestimmte Personengruppe angeht und zu unterschiedlichen Zeiten tötet. Wenn wir ein Delikt haben, das wenig Täterverhalten zeigt, also in dem die Person sehr schnell getötet worden ist, zum Beispiel eben unter Verwendung dieser Schusswaffe, ist es häufig sehr schwierig, detaillierte Aussagen rauszuarbeiten, denn es ist ja sehr wenig Interaktion, die hier zwischen Opfer und Täter stattfindet. Und auch die Tötung sehr schnell geht. Und man würde damit beginnen, den Opferhintergrund zu beleuchten. Also wer war denn diese Person, die hier getötet worden ist? Und bieten sich denn in dem Opferbild Ansatzpunkte dafür, die uns das Motiv für diese Tat erklären können? Hier haben wir die Übersichtsaufnahme, Auszug aus dem Stadtplan, dass man sich mal vorstellen kann, wo wir uns überhaupt befinden. Hier ist diese Verbindungsstraße Liegnitzer-Löwenberger Straße. Und hier geht es rüber Richtung Ortsteil Langwasser. Und wir befinden uns genau hier in der Mitte. Tatort Nummer 1 liegt am Rande einer großen Ausfallstraße im Osten von Nürnberg. Eine kleine Parkbucht, Platz genug für einen mobilen Blumenstand. Hier hatte der Blumenhändler Enver Şimşek einen Verkaufsstand. Aber sehr guter Mann, hilfsbereit, immer freundlich. Immer Wochenende kommen Samstag Blumenlieferung. Ungefähr 8 Uhr Nürnberg kommen, ungefähr 30, 40 Stück Blumenstrauß mir lassen. Immer Wochenende, Samstag, Sonntag, wenn schönes Wetter, Geschäft auf gut. Wenn schlechtes Wetter, Geschäft auf nichts gut. So lief das im Sommer 2000 jedes Wochenende. Enver Şimşek kam samstags mit seinem Lieferwagen aus dem heimatlichen Schlüchtern in Südhessen nach Nürnberg, lieferte je nach Wetter 30, 40 Blumensträuße an Mehmet, seinen Verkäufer, und fuhr weiter. Mehmet, der gar nicht so heißt, den wir aber so nennen, um ihn nicht zu gefährden. Mehmet also verkaufte das Wochenende über die Blumen. Am Sonntag dann kam Enver Şimşek und holte die Einnahmen ab und Mehmet bekam seinen Anteil. Am Samstag, den 9. September 2000, aber steht nicht Mehmet am Blumenstand, sondern Enver Şimşek selbst. Fünf oder sechs Wochen, Urlaubchen, vor Urlaubchen habe ich gefragt, Herr Şimşek, wer bleibt in dieser Blumenstadt? Er gesagt, ich bleibe, dann, ich glaube, zweite Woche. Und die haben wir dann die Bilder damals, es war ja im September, schönes Wetter, es war warm. Und hier sehen Sie dann auch, wie die Gegebenheiten damals waren. Der Blumenstand, hinten dran der Lieferwagen. So stand er also immer aufgebaut. Hier sieht man es ganz deutlich. Der Notruf war bei der Polizei um 3:15 eingegangen. Verlassener Blumenstand. Hier wunderschön aufgebaut. Die Bildermappe mit den Aufnahmen vom Tatort zeigt bunte Blumensträuße, aufgereiht auf Bierbänken und Klapptischen, ein aufgespannter Sonnenschirm, ein weißer Mercedes-Lieferwagen mit großen Lettern Blumen Şimşek. Er hatte sowohl Körperverletzungen als auch Gesichtsverletzungen. Er war eigentlich am ganzen Körper getroffen. Er war nicht mehr ansprechbar und ist aus diesem Zustand auch nicht mehr aufgewacht. Und nachdem ja hier unterschiedliche Munition gefunden wurde, kann man hier auch nicht ausschließen, dass es eventuell zwei Täter waren. Ja, spekulieren können wir, rekonstruieren können wir ein bisschen. Also es könnte so gewesen sein, dass eben der oder die beiden Täter hier an den Wagen herangetreten sind, in dem sich der Enver Şimşek schon befunden hat und dann sofort ohne Vorwarnung auf ihn losgeschossen haben. Enver Şimşek war durch 8 Schüsse tödlich verletzt worden. Die kriminaltechnische Untersuchung von Projektilen und Geschosshülsen ergibt, der oder die Täter hatten aus 2 Waffen auf ihn geschossen. Einer Pistole Kaliber 6,35, der Typ nicht näher identifizierbar, und einer Pistole vom Typ Ceska 83, Kaliber 7,65. Projektile und Hülsen gehen zum Schusswaffenerkennungsdienst des Bundeskriminalamts. Fehlanzeige. Der erste Gedanke war Überfall, dass hier jemand vorbeikommt und den halt ausraubt. Weil der war ja alleine hier, war ja keiner da. Da war das der erste Gedanke, dass man den erstmal überfällt im klassischen Sinne. Im Laufe der Ermittlungen haben wir dann festgestellt, dass es eben kein Überfall war, weil relativ hoher Bargeldbetrag im Fahrzeug war. Und ja, das deutet natürlich dann auf keinen Raubüberfall hin. Und dann ging es natürlich los, in welche Richtung bewegen wir uns denn überhaupt. Und dann gehen die ganz normalen, routinemäßigen Mordermittlungen los. Das heißt, vom Opfer aus versucht man halt einmal die Hintergründe zu beleuchten. Als erstes wurde ja die Familie beschuldigt. Das hieß zum Beispiel erstmal meine Mama verdächtig, meine Onkel waren verdächtig. Und es war erstmal schlimm. Aber für uns, für meinen Bruder oder für mich von näheren Umkreis war das definitiv ausgeschlossen. Wir haben das auch öfters der Polizei gesagt, suchen Sie nicht in unserem Familienkreis, das kann nicht sein. Das war ausgeschlossen. Mein Onkel, die hatten ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Das war einfach ausgeschlossen. Alles nicht gestimmt. Letztendlich war der Herr Şimşek ein relativ erfolgreicher, selbstständiger Geschäftsmann, der Blumen an der Blumenbörse in Holland besorgt hat, sehr viel unterwegs war und nicht nur mobile Verkaufsstände betrieb, sondern auch seinen Hauptladen in Schlüchtern eben relativ erfolgreich geführt hat. Dadurch, dass er sehr oft in Holland war, war natürlich eine Überlegung, möglicherweise besorgt er nicht nur Blumen in Holland, sondern auch anderes. Möglicherweise gibt es Gründe für manche seiner Landsleute für eine solche Tat. Und ja, eine Möglichkeit ist eben, wir kennen Holland jetzt als einen Markt nicht nur für Blumen, sondern auch für Rauschgift. Und von daher war eine mögliche Hypothese, dass er möglicherweise nicht nur mit Blumen handelt, sondern auch in andere Geschäfte verstrickt sein könnte. Diese Überlegung hat sich aber letztendlich nicht bestätigen oder verfestigen lassen, das muss man ganz klar sagen. Die Spur Holland und Drogen ist keine Spur. Die Ermittlungen enden im Nichts. Enver Şimşek hat ein unauffälliges Leben geführt. Er war 1986 nach Deutschland gekommen, hatte als Fabrikarbeiter angefangen, hatte dann begonnen, Blumen zu verkaufen, später einen eigenen Blumenhandel eröffnet und schließlich einen Großhandel mit angeschlossenen Läden und Ständen daraus gemacht. Die Karriere eines ehrgeizigen Einwanderers. Mehr gibt es nicht zu sagen. Sein Tod ist ein Rätsel. Das war erst Schock. Also wir hatten auch Ängste. Zum Beispiel ich, wenn ich auf die Straße gegangen bin, ich musste erst mal 10-mal gucken, ob jemand hinter mir, vor mir, rechts, links ist zum Beispiel. Und es war eine sehr, sehr, sehr depressive Zeit. Also immer noch heute. Warum, wieso, weshalb, was wollen die, was wollten die? Es sind so viele Fragezeichen. Also der Täter weiß nicht, was er den Familien angetan hat. Man muss auch denken, die Polizei wollte ja auch helfen. Deswegen müssen die ja auch irgendwie diese Fragen stellen. Irgendwie konnte ich die auch verstehen, aber irgendwie, weil die Familie beschuldigt haben, dachte ich, die suchen falsch. Die müssen irgendwie in eine andere Richtung gehen, weil so verlieren die Zeit. Der Tod des Blumenhändlers scheint ein Routinefall zu sein, auch wenn die Mordkommission keine Ansatzpunkte für ein Tatmotiv findet. Es gibt einen Toten, einen Geschäftsmann türkischer Herkunft. Es gibt Spuren von 2 Pistolen. Von einer kann der Typ identifiziert werden. Ceska 83, Kaliber 7,65. Eine Pistole aus der Tschechischen Republik, die seit 1983 produziert wird. Die Geschosse und Hülsen aus 2 Pistolen weisen auf 2 Täter hin. Das muss aber nicht so sein. Möglich ist auch ein Täter mit 2 Waffen. Das sind Überlegungen, dass vieles davon möglich wissen tun wir es letztendlich nicht. Jedenfalls ist dieser 9. September 2000 der Beginn einer beispiellosen Mordserie. Aber das ahnen die beteiligten Polizisten noch nicht. Jetzt befinden wir uns in der Nürnberger Südstadt und zwar vor dem ehemaligen Geschäft des zweiten Opfers, des Herrn Özitoglu. Ehemalige Schneiderei, die er ja nebenberuflich betrieben hatte, muss man auch sagen, war kein hochfrequentierter Laden. Wir sehen ja hier altes Arbeiterviertel und eher wohl Stammkundschaft als Laufkundschaft hier. Abdurrahim Özutoğlu stirbt in seinem Laden am frühen Abend des 13. Juni 2001. Nichts bringt dieses Verbrechen mit dem Mord an Enver Şimşek in Verbindung. Eine völlig andere Umgebung. Das Opfer, ein Schichtarbeiter bei Siemens, der sein Gehalt mit Schneiderarbeiten aufbessern musste. 2 gezielte Schüsse in den Kopf. Das Opfer auf der Stelle tot. Hier sieht es noch mehr nach einer Hinrichtung aus, weil hier hat der Täter viel effektiver gearbeitet. Das Bundeskriminalamt untersucht wieder die Projektile. Es ist dieselbe Waffe wie beim ersten Mord ein Dreivierteljahr vorher. Also es ist eine Ceska, tschechische Waffe, Modell 83 im Kaliber 7,65. Wenn man Waffenexperten fragt, muss man sagen, dass die Waffe keinen großen Verbreitungsgrad hat und vor allem auch bei Schützen nicht sonderlich geschätzt ist. Es ist einfach keine sehr verbreitete Waffe. In den Kreisen, die Polizei interessieren, kommt sie dessen ungeachtet schon ab und an vor. Für uns ist natürlich wichtig gewesen, festzustellen, wie viel gibt es denn von diesen Ceskas? Gibt es aus diesem roten Faden Ceska-Waffe einen Ansatz, über die Waffe zum Täter zu kommen? Und da haben wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien vor Ort bei der Firma verschiedenste Versuche unternommen, uns da anzunähern, möglicherweise auf eine begrenzte Anzahl von Waffen zu kommen, die man dann überprüfen kann, deren Besitzer man überprüfen kann. Aber auch da ist es so, dass wir da nicht sehr erfolgreich waren. Es ist nur die Waffe, die Enver Şimşek und Abdurrahim Özutoğlu in Verbindung bringt. Kein Hinweis, dass die Opfer sich kannten. Keine gemeinsamen Geschäfte. Enver Şimşek war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Abdurrahim Özutoğlu ein armer Schlucker. Und doch. Beide waren Kleinunternehmer. Beide waren türkischer Herkunft. Beide wurden an ihrem Arbeitsplatz erschossen. Ist das die Verbindung? Süleyman Tasköprü war ein junger Mann, der das Ladengeschäft seiner Eltern ja erst wenige Monate vor der Tat, der zum Opfer gefallen ist, übernommen hatte, der von daher ein eher unauffälliges Leben geführt hat. Er war in dem Zeitraum, in dem er einfach der Tat zum Opfer gefallen ist, ein ganz normaler Typ. Langweilig, ne? Süleyman Tasköprü stirbt in seinem Obst- und Gemüseladen im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am 27. Juni 2001, auf den Tag 2 Wochen nach dem Mord an dem Schneider in Nürnberg. Wieder ähnliche Umstände. Eine Seitenstraße in einer Wohngegend mit relativ hohem Ausländeranteil. Ein unscheinbarer Laden. Das Opfer offensichtlich völlig überrumpelt. 3 Schüsse in den Kopf. Ein Mord, für den der oder die Täter keine Minute gebraucht haben müssen. Das BKA identifiziert wieder die beiden Waffen, mit denen in Nürnberg Enver Şimşek getötet worden war. Die Pistole Kaliber 6,35 und die Ceska 83 Kaliber 7,65, mit der nun schon 3 Menschen erschossen worden waren. Und die Polizei entdeckt noch etwas. Das Hamburger Opfer ist gar nicht so unauffällig, wie es auf den ersten Blick ausgesehen hatte. Ich würde unseren Opfer nicht als Kriminellen, als Berufskriminellen bezeichnen, aber er war zumindest schon polizeilich in Erscheinung getreten. Und was wir festgestellt haben, war, dass er Verbindungen zu kriminellen Kreisen hatte, dass er sich in kriminellen Kreisen bewegte, im Hamburger Milieu, wenn man so will. Unter Milieu verstehen wir hier in Hamburg den Bereich auf St. Pauli, auf dem Kiez, in denen es um Prostitution geht, wo auch mal Glücksspiel eine Rolle spielt. Das sind die Kreise, aus denen unser Opfer seine Bekannten, auch seine Freunde rekrutierte, wenn man so will. Es ist ein kleines Licht, wenn man den kriminellen Hintergrund betrachtet. Deswegen für uns entscheidend ist, dass er diese Verbindung hatte. Für die Polizisten ist nun klar, sie haben es mit einer Serie zu tun. Und am Anfang steht die Vermutung, dass es irgendwelche dunklen Geschäfte geben muss, die die 3 Opfer miteinander verbindet. Vielleicht ist das nun der lange gesuchte Ansatzpunkt für ein Motiv. Was uns als Hamburger Ermittler angeht, auch wegen des Hintergrundes unseres Opfers, vermuten wir das schon eher im Bereich der organisierten Kriminalität und kategorisieren das eher im Sinne einer Abstrafaktion für jemanden, der einen Fehler gemacht hat gegenüber Straftätern, denen er als Opfer in irgendeiner Form verpflichtet war und der gegen Regeln verstoßen hat. Nur eine Theorie. Gerichtsfeste Beweise haben sie über Jahre gesucht, doch bis heute nicht gefunden. Im August 2001, 2 Monate nach dem Mord in Hamburg, wird in München der Türke Habil Kilic mit 2 Kopfschüssen getötet. Wieder stimmt alles mit den vorangegangenen Tatortbildern überein. Ein aus der Türkei stammender Obst- und Gemüsehändler. Am helllichten Tag in seinem Geschäft getötet. Dieselbe Tatwaffe. Der Chef der Münchner Mordkommission erklärt der Presse, es sei am wahrscheinlichsten, dass die Morde mit Drogengeschäften in Verbindung stünden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auffallend ist aber, am Tatort finden die Kriminaltechniker keine Geschosshülsen. Auch nicht bei den Taten, die noch kommen. Lange Zeit haben wir überlegt, ob der Täter nicht eine Plastiktüte benutzt, in der er die Waffe trägt. Nicht nur wegen dem Vermeiden der Hülsen, sondern auch wegen dem unbemerkten Annähern an die Opfer. Natürlich eine Option, die nicht unwahrscheinlich klingt. Aber letztendlich können wir nicht mit Sicherheit sagen, wie der Täter das gemacht hat, dass er an manchen Tatorten überhaupt keine Hülse zurückgelassen hat. Hülsen sind verräterisch, geben Auskunft über die Waffe, auch wenn die dazugehörigen Projektile so deformiert sind, dass keine Spuren mehr festzustellen sind. Letztendlich wissen die Polizisten nicht sicher, wie der Täter die Hülsen auffängt. Ab dem 5. Mord benutzt er nachweislich einen Schalldämpfer. Möglicherweise auch schon vorher. Aber das lässt sich technisch nicht nachweisen. Alles spricht für einen Profi, der wirklich alles tut, um keine Spuren zu hinterlassen. Ein Profikiller also, einer, der als Auftragsmörder für eine Organisation unterwegs ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dieser Fall ist fallanalytisch gesehen sehr, sehr schwer anzugehen und zu interpretieren, weil es sehr, sehr wenig Verhalten gibt, das zu interpretieren wäre. Eines davon ist eben dieses sehr schlüssige, sehr zielgerichtete Vorgehen, ja geradezu Ausschalten des Opfers. Es kommt offenbar darauf an, die Opfer zu vernichten. Das Muster. Der Täter kommt, schießt und verschwindet. Mehr passiert offensichtlich nicht. Er hinterlässt keinen Fingerabdruck, kein Haar, keine Hautpartikel, mit Hilfe derer man ihn gentechnisch überführen könnte. Kein Anzeichen, dass er den Laden durchsucht hat oder die Kasse plündern wollte. Keine Spuren eines Kampfes. Keine Verbindungen zwischen den Opfern. Einfach nichts. Wir denken, dass es sich bei all den neuen Fällen um die Handlungen einer Organisation oder Gruppierung handeln könnte, die ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Aktivitäten bestreitet und innerhalb derer ein sehr rigider Ehrenkodex bzw. so ein rigides inneres Gesetz besteht. Wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass im Laufe dieser Zusammenarbeit zwischen dieser Organisation oder Gruppierung und den Opfern die Opfer in irgendeiner Form einen Fehler begingen, der möglicherweise den Opfer hinsichtlich seiner Bedeutung auch gar nicht so richtig bewusst war. Und aufgrund dieser für die Täter allerdings sehr bedeutsamen Verletzung, möglicherweise des Ehrenkodexes, wurden innerhalb dieser Gruppierung Tatentschlüsse gefällt und diese auch sehr, sehr konsequent vollstreckt. Es ging unserer Auffassung nach, aber das ist natürlich Spekulation, es ging nicht darum, irgendwelche Forderungen einzutreiben. Man tötet nicht die Kuh, die man melken möchte. Es geht möglicherweise um die Wiederherstellung oder Sicherung eines ideell verankerten Kodexes oder Ehre, eine Frage der Ehre, Prestige oder Ähnliches. Enver Şimşek war nur zufällig an dem Ort, an dem er sterben musste. Er vertrat seinen Blumenverkäufer. Yunus Turgut war überhaupt erst wenige Tage in Rostock und öffnete den Dönerimbiss, in dem er erschossen wurde, nur ausnahmsweise. Halit Yozgat in Kassel hätte längst auf dem Weg in die Abendschule sein müssen, doch sein Vater kam verspätet zur Ablösung in den Laden und fand dort den ermordeten Sohn. Alle drei waren nur zufällig am Ort ihres Todes. Es will nicht so recht passen ins Bild von der übermächtigen Organisation. Ich würde den Zufall ausschließen. Alle 9 Personen wurden am Ort ihrer Existenzgrundlage angetroffen und ausgeschaltet. Das erscheint uns eher als kein Zufall. Inzwischen ist auch das Bundeskriminalamt an den Ermittlungen beteiligt, zuständig für organisierte Kriminalität und für Taten, deren Spuren ins Ausland führen. Aber führen die tatsächlich ins Ausland? Bei unserer Auswertetätigkeit, die einmal die Rauschgiftkriminalität in den Tatortstädten bedeutete, zum anderen aber auch Opferbezüge zu Drogenabhängigen ausmachte, stießen wir auf eine Gruppierung aus dem Raum Norddeutschland. Das war Anfang des Jahres 2005. Wir stellten bei unseren Ermittlungen fest, dass eine Person dieser Gruppierung sehr enge Bezüge zu dem damaligen Münchner Opfer hatte. Und die zweite für uns ausschlaggebende Auffälligkeit bei dieser Gruppierung war, dass einer der Täter schon mal mit einer Cessna 83 festgenommen worden war, die bei ihm sichergestellt wurde. Aus diesen Ansätzen heraus haben wir uns dann über mehrere Monate der Ermittlungen mit dieser Gruppierung auseinandergesetzt. Und während der Ermittlungen sind dann aber die Mordtaten Nummer 6 und 7 passiert. Wir mussten dann aber praktisch bei unseren Ermittlungen feststellen, dass wir quasi dieser Gruppierung auch ein Alibi liefern konnten. Denn im Rahmen unserer Ermittlungen konnten wir den Aufenthalt der jeweiligen Gruppenmitglieder feststellen und auch letztlich belegen. Und damit mussten wir sie als Täter für diese Mordserie ausschließen. Das waren immer wieder so Erfahrungen, aber damit muss man leben, weil das weiß man am Anfang ja nicht, wie so eine Sache ausgeht. Ja? Aber so ist das nun mal, nicht? Ja. Wir haben auch in Hamburg mehrere Spuren gehabt, die wir zumindest kurzzeitig als heiß beschreiben durften, überwiegend ja basierend auf Zeugenaussagen, die sich dann, um das vorwegzunehmen, eben abschließend als vergeblich dann herausgestellt haben, dass entweder jemand wichtig tun musste oder jemand, der im Gefängnis saß, sich Vorteile versprochen hat oder ähnliche Dinge. Und was dann entsteht, wenn Sie ohne monatelang trockenen Spuren, entweder alten Spuren nachgehen oder neuen Hinweisen durch Vernehmung, das ist schon elektrisierend. Also dann, ich beschreibe das mal so, dann brennt die Luft. Im Dezember 2009, gut 3,5 Jahre seit dem vorerst letzten Mord, meldet sich wieder einmal die einschlägige Presse. Diesmal geht der Spiegel voran. Spur der Dönermörder führt zur Wettmafia. Die anderen ziehen nach. Abendzeitung? Blutspur zur Wettmafia. Hamburger Abendblatt? Dönermorde. Neue Spur ins Wettmilieu. Die Bildzeitung? Was haben 9 Dönermorde mit der Fußball-Wettmafia zu tun? Nichts. Es gibt keine Dönermorde, sondern Morde an türkischen Kleingewerbetreibenden. Und es gibt auch keine Spur zur Fußball-Wettmafia, gegen die die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt. Sagen wir so, alter Hut in Anführungsstrichen ist ein bisschen übertrieben, aber wir waren hier jetzt nicht überrascht. Der Spiegel hatte berichtet, aufgrund welcher Quellenlage auch immer, bei den Ermittlungen zur Wettmafia sei ein 42-jähriger Türke auffällig geworden, als angeblicher Auftraggeber eines Mordes in der Türkei. Und derselbe Mann spiele bei den Serienmorden auch eine Rolle. Bei Ermittlungen in diesem Ausmaßes bleibt es nicht aus, dass wir bundesweit auf Personen aus dem kriminellen Milieu treffen, die schon einiges auf dem Kerbholz haben und sehr polizeibekannt sind. Unter anderem auch den Mann, der dann beim Wettskandal eine tragende Rolle spielt. Für uns war es deswegen so schnell erledigt, weil wir den Mann schon vor Jahren ausschließen konnten. Es war für uns auch nichts Besonderes. Es hat sich natürlich in den Medien unheimlich ausgewirkt, dass jetzt hier der größte Wettskandal, den wir haben, mit dem größten Serienmord in Verbindung gebracht wird. Aber wir hatten da ganz schnell eine Erklärung dafür. Also keine Wettmafia. Dann doch eher eine Geheimorganisation, wie die Profiler in Stuttgart vermuten? Oder lässt da jemand Schulden eintreiben? Aber wer bringt seine Schuldner schon um? Oder lässt da jemand willkürlich Menschen ermorden, als Demonstration für andere? Seht her, so kann's euch auch ergehen. Oder wollen da welche zeigen, wie gut und dreist und unerschrocken sie Aufträge erledigen können, quasi eine Bewerbung für andere Aufgaben? Aber dann immer dieselbe Waffe, 9-mal die Ceska 83. Nicht gerade professionell, sagen die Fachleute. Ja, die Frage stellen wir uns ständig, ja. Ist es ein Profi, der immer dieselbe Waffe nimmt? Ist das ein Profi? Ja, ist es Frechheit? Will er uns ärgern? Sie kommen zu keinem Ergebnis, nicht? Es ist halt nur, es regt die Fantasie an, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist eine der Schlüsselfragen, die man gern dem Täter mal stellen würde, nicht? Vielleicht ist alles zu kompliziert gedacht. Möglich, dass alles viel einfacher ist. Wenn man jahrelang nach etwas sucht und nichts findet, vielleicht gibt es ja dann dieses Etwas gar nicht, und man muss in eine ganz andere Richtung denken. Ist es eben nicht doch denkbar, dass es sich um eine Person handelt, die aus eigenen Motiven, und diese Motive sind sehr häufig objektiv schwer nachvollziehbar, warum jemand jetzt anfängt, in Serie Menschen zu töten. Aber das haben andere Fälle in der Vergangenheit gezeigt, dass es eben Personen gibt, die in sich ein Zerstörungsmotiv tragen und dieses Zerstörungsmotiv irgendwann aus Gründen, über die man spekulieren kann, nach außen tritt und dann es sich eine Zielrichtung sucht. Hier in dem konkreten Fall wäre es dann so, dass diese Zielrichtung gegen türkische oder ausländische, vornehmlich türkische Kleingewerbetreibende sich bezieht. Völlig unerklärlich. Völlig unerklärlich. Ich weiß nicht, was dieser Mann gemacht hat, damit man ihn auf diese Art und Weise umbringt. Ismail Yaşar stirbt in seinem Dönerstand in der Nürnberger Vorstadt am Vormittag des 9. Juni 2005. 5 Schüsse in Kopf und Herz. Ich weiß es nicht. Ist hier ein Mensch alleine unterwegs, der hier einen privaten Feldzug führt? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob hier jemand unterwegs ist, der vielleicht in der Vergangenheit eine äußerst schlechte Erfahrung mit der türkischen Volksgruppe gemacht hat. Das weiß ich nicht. Persönlich ist aber für mich, wenn ich jetzt diese 9 Fälle betrachte, und ich habe ja nicht nur das Leben von Herrn Jascha inspiziert oder auf den Kopf gestellt, sondern auch der anderen Opfer Einblick in das gesamte Leben bekommen, bin ich der Meinung, also meine persönliche Meinung, dass hier wohl jemand unterwegs ist, und zwar im eigenen Auftrag, jetzt sinnbildlich gesprochen. 11.000 Personen haben sie überprüft. Allein im Raum Nürnberg-Fürth haben sie an die 800 Kleingewerbetreibende befragt. Mehr als 3.500 Spuren sind sie nachgegangen. In EASY, ihrem Computerhilfsprogramm, sind über 30 Millionen Daten miteinander verknüpft. Einmal, da haben sie dann alle wirklich gedacht, jetzt haben sie ihn. Wir haben in Kassel die Besonderheit, dass sich im unmittelbaren Tatortbereich mehrere Zeugen aufgehalten haben. Das gab es bis jetzt im Lauf dieser Serie überhaupt noch nicht. Wir haben hier einen Grundrissplan dieses Internetcafés. Wie Sie sehen, besteht es aus 2 etwa 20 Quadratmeter großen Räumen, die mit einem schmalen Durchgang verbunden sind. Ein Internetcafé in der Nordstadt von Kassel ist der Tatort des vorerst letzten Mordes der Serie. Halit Yozgat, 21 Jahre alter Besitzer des kleinen Geschäftes, stirbt am späten Nachmittag des 6. April 2006 durch 2 Kopfschüsse. 2 Tage vorher war in Dortmund der Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik erschossen worden. Im zweiten Raum des Cafés, in dem sich 7 PC-Arbeitsplätze befinden, hier hatten Kunden die Möglichkeit, im Internet zu surfen. Unsere Recherchen haben ergeben, dass sich zur Tatzeit mehrere Personen im Café aufgehalten haben. Neben dem Opfer, der vorne an seinem Arbeitsplatz gesessen hat, hat eine Person in einer der Telefonzellen in unmittelbarer Nähe, vielleicht 3 Meter entfernt, telefoniert. Er hat die Tat akustisch mitbekommen, allerdings hat er die Geräusche nicht als Schüsse identifiziert, sondern hat sie als möglicherweise platzende Ballons bezeichnet. Er hat dann auch versucht zu gucken, was da eigentlich los ist, aber er konnte wegen eines auf der Zelle aufgeklebten Reklameplakates nichts sehen. Der oder die Täter müssen sich sehr sicher fühlen. Jedenfalls verhalten sie sich so. Der Tatort liegt an einer vielbefahrenen Straße. Nur etwa 200 Meter entfernt eine Polizeistation. Und in dem Internetcafé sitzen zur Tatzeit 5 Personen. Aber als die Polizei erscheint, findet sie nur 4 Tatzeugen vor. Ein Mann hat sich entfernt. Fahndungsaufrufe bringen nichts. Der Mann meldet sich nicht. Ist er der Täter? Hat er schließlich doch einen Fehler gemacht? Oder ist er einfach nur zu weit gegangen? Die Polizei braucht 15 Tage, bis sie den Mann ermittelt. Er hatte an einem der Computer im Internetcafé seine elektronischen Spuren hinterlassen. Er hat uns auf unsere Fragen hin sofort zugegeben, dass er dort war. Die Gründe dafür, warum er sich nicht gemeldet hat, sind wohl im privaten und auch dienstlichen Bereich zu sehen. Er war verheiratet, seine Frau war hochschwanger. Und sie sollte nicht wissen, dass er dort in diesem Internetcafé verkehrt. Und auch seinen Dienstherrn wollte er das wohl lieber vorenthalten. Der Mann soll sexuelle Fantasien im Internet ausgelebt haben. Aber nicht deshalb erregt er so großes Aufsehen. Auch nicht, weil der Serienmörder nun innerhalb von 2 Tagen 2-mal getötet hatte. Sondern der Mann war Beamter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Außenstelle Nordhessen, Sachgebiet Ausländerextremismus. Also vorausgesetzt, dass er wirklich unschuldig ist, haben wir ihm, denke ich, schon ganz schön zugesetzt. Also man hat ja auch an den öffentlichen Reaktionen, die bis in die hessische Landesregierung reingingen und auch quer durch alle Presseorgane gingen, gemerkt, dass ein Verfassungsschutzbeamter natürlich kein Durchschnittsmensch ist. Auch in den türkischen Publikationen wurde ja dann von Agenten geredet, die da eine dubiose Rolle in einem Mordfall spielen. Aber für uns war er ein Verdächtiger. Nicht dringend tatverdächtig, aber tatverdächtig. Und ich kann Ihnen versichern, dass aufgrund seines Berufes die Ermittlungen eher intensiver geführt wurden als gegen eine, sagen wir einfach mal, Privatperson. Natürlich war er auch für uns ein großes Fragezeichen. Sie finden nichts. Wieder einmal fällt eine vielversprechende Spur in sich zusammen. Die Aufregung legt sich. Der Mann muss als unschuldig gelten. Irgendwie stehen sie alle wieder bei Null. Wissen Sie, wie unheimlich schwer das ist, dieses Wellental mit Hoffnung und gutem Willen und Spuren verfolgen, hoffnungsvolle Spuren verfolgen, dann wieder Rückschläge erleiden? Das stinkt einem, ganz klar, und das ist auch unbefriedigend. Eindeutig, für mich ist jeder ungeklärte Fall unbefriedigend und dieser Fall erst recht. Jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, dann sehe ich mir meine Grafik an, auf der sich die Mordtaten aufgelistet befinden. Und jedes Mal stelle ich mir selbst die Frage, was ist hier passiert? Die Morde in Dortmund und Kassel bieten genauso wenig Ermittlungsansätze wie die 7 vorher. Kein Ansatzpunkt, dass die Opfer einer religiösen Gruppierung angehören, auch keiner politischen, egal ob gemäßigt und unauffällig oder aggressiv und extremistisch. Die Volkszugehörigkeit gibt nichts her. 6 Türken, 2 Kurden, 1 Grieche. Und von irgendeiner kriminellen Organisation fehlt jede Spur. Den Serientäter, wenn wir uns näher betrachten, was können wir daraus schließen? Wir können daraus schließen, dass jemand eine Motivlage aufweist, die es für ihn notwendig macht, wiederkehrend und immer wieder dieses Bedürfnis, jemanden in dieser Art und Weise zu töten, auszuleben. Und dann ist die nächste Frage, warum erschießt er den? Da gibt es viele denkbare Gründe. Das fängt an, dass er generell was gegen Türken hat. Es könnte auch sein, meine persönliche Theorie zum Beispiel, dass er in seinem unmittelbaren Umfeld irgendein tragisches, traumatisches Erlebnis hatte, das mit diesen Leuten halt zusammenhängt. Das heißt zum Beispiel, ein Kind ist drogenabhängig, bekommt diese Drogen von einem bestimmten Typ Mensch und er entschließt sich relativ spontan, wenn sich ihm die Gelegenheit zur Tat bietet, einen solchen Menschen zu töten. Also doch eher ein Einzeltäter, der aus Hass oder sonst einem anderen Grund auf Jagd geht? Möglich. Auch diese Frage bleibt offen. Genauso die Frage, warum jetzt so lange nichts passiert ist, seit April 2006. Längere Pausen hat es schon einmal gegeben, einmal 2,5 Jahre, einmal 1 Jahr und 3 Monate. Aber nie so lange. Natürlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Angefangen davon, dass die Waffe nicht mehr eingesetzt wird, weil sie den Tätern oder der Tätergruppierung einfach zu heiß ist. Weil man vielleicht schon natürlich viele Spuren hat und dann mit einer weiteren Tat die eine möglicherweise verräterisch ersetzen kann. Der Täter könnte tot sein, der Täter könnte in Haft sein, der Täter könnte von seinem Vorhaben abgelassen haben. Möglicherweise war ihm die Polizei nahegekommen, möglicherweise ist ihm zu gefährlich geworden. Das sind jetzt alles Spekulationen, aber eine tragfähige Aussage dazu ist schwer. Wo viele Menschen denken, gibt es viele verschiedene Gedanken. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir haben eine Vielzahl von Leuten vernommen, die uns aus den verschiedensten Gründen untergekommen sind. Vielleicht war er ja dabei. Ja, vielleicht haben wir ihn gesehen, mit ihm gesprochen, ihn aber nicht erkannt. Woran soll man ihn auch erkennen? Nur im Krimi sehen die Mörder böse aus. Und vielleicht hat er gedacht, das war knapp. Und kompensiert seine Ängste oder seine persönliche Frustration jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich weiß es nicht. Also warten auf den nächsten Schuss? Vielleicht macht er dann den Fehler, auf den alle warten. Die Sonderkommissionen sind aufgelöst. Also es sind zwar 10 Jahre und 9 Opfer, aber der Täter läuft immer noch frei rum. Ja, ich verstehe auch nichts, warum dieser Mann schießt. Meine Meinung, ich glaube, keine Mafia, keine Hasch oder Reichsgift, Drogen, Schutzgeld, ich glaube nichts, dieser Mann. Viele Türken gesagt, warum Polizei nichts findet bis dieser Zeit Killer. Wenn eine Deutsche oder zwei Deutsche tot, deutsche Polizei, Geheimpolizei dieser Zeit finden. Viele Türken gefragt, warum deutsche Polizei nichts finden über 9 Jahre. Wenn die Opfer deutsch gewesen wären, es hätte mehr für Aufsehen gesorgt. Also so denke ich. Aber das jetzt mit den Ermittlungen, dass das weniger oder schneller oder mehr, also das denke ich nicht. Die Polizei gibt schon sein Bestes. 300.000 Euro sind für den entscheidenden Tipp geboten. So viel wie seit den Zeiten der RAF nicht mehr. Und doch kein Hinweis. Auch nicht aus dem türkischen Umfeld. Aus Angst? Oder alles schon vergangen und vergessen? Kein Interesse? Oder einfach nur Distanz? Vielleicht wissen sie ja tatsächlich nichts zu sagen, weil es nichts zu wissen gibt. Und es sieht so aus, als sei die Polizei in einer Sackgasse gelandet. Trotz 7 Sonderkommissionen, 160 Beamten im Einsatz, Ermittlungen in 5 Bundesländern. Ergebnis: keine Spur von einem Täter. Wobei es schwierig ist, sich ein Bild von einem solchen Menschen zu machen. Und ich möchte mal meinen alten Kriminologiedozenten zitieren, der mal gesagt hat, der Ausdruck, das hätte ich dem nicht zugetraut, darf im Wortschatz eines Kriminalisten eigentlich gar nicht vorkommen. Denn jeder von uns kann unter bestimmten Umständen kriminell werden, vielleicht sogar einen Mord begehen. Es ist immer die Frage des guten Grundes und der guten Gelegenheit. Wenn es aber jeder von uns sein könnte, wie will man den Täter dann jemals finden? Die Aufklärungsquote für Mord liegt bei 97%. In der Realität ist es also fast wie im Kriminalroman. Es gibt immer einen Mörder und ein Motiv und eine Polizei, die alles aufklärt. Aber hier gibt es nichts. Außer 9 Toten und einer Pistole. Auf der Suche nach dem Dönerkiller. 9 Tote, eine Waffe, kein Motiv. Feature von Oliver Bendixen und Matthias Fink. Es wirkten mit Erzählerin Katja Amberger, Sprecher Rainer Buck. Im Originalton Georg Schalkhauser, Kriminaldirektor Polizeipräsidium Nürnberg. Manfred Hensler, Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Nürnberg. Felix Schwarz, Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Hamburg. Uwe Deetz, Kriminalhauptkommissar Bundeskriminalamt Wiesbaden. Helmut Wetzel, Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Kassel. Andreas Tröster, operativer Fallanalytiker Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Alexander Horn, operativer Fallanalytiker Polizeipräsidium München. Semir Şimşek, Sozialpädagogin. Mehmet, Blumenverkäufer in Nürnberg. Ton- und Sounddesign Christian Schimmöller. Redaktion Helga Montag. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2010 für das ARD-Radio-Feature.